Von Scheiße befreit sind Stalle und Grube durch des Bauern müden, apathischen Blick. Doch einer hatte wohl kein Glück. Der Knecht in seiner stinkenden Stube ist ja Sturm und kommt nicht mehr zurück. Da muss ich wohl alleine gehen. Ich werde mal nach dem Ochsen sehen. Ich wünsche einen guten Morgen. Na, was hast du denn für Sorgen? Ich werd bekloppt, der Ochse spricht. Das kann nicht sein, ich glaub das nicht. So ist's nun mal. Kann nichts dafür. Nun sag schon an, was willst du hier? Der Knecht ist tot, drum muss ich nun, wie jeder andere Bauer auch, auch jene schlimmen Dinge tun, die ich bislang nicht tun brauch. Ich schlag dir einen Handel vor. Ich nehm dir jene Dinge ab, du haust dich derweil aufs Ohr und fährst irgendwann beruhigt ins Grab. Das klingt doch fein, da sag ich bestimmt nicht nein. Eins noch, ich habe ein Verlangen, darf ich dich kurz damit belangen? Ja, red nicht um den Brei herum. Sag, was macht mich besonders dumm? Fernsehen. Mensch, das finde ich gut. Wenn man nur ordentlich Fernsehen tut, dann wird man einfach geistig krank. Ich danke dir, Ochse. Vielen Dank. Da sag ich dann mal gern geschehen. Und jetzt wird ständig ferngesehen. Zweimal täglich 20 Stunden. Und schon hast du dein Glück gefunden.